Am Samstagabend steht er am Fenster, sieht zu, wie die Dämmerung in die Nacht übergeht und denkt über die Befragung von Coughlin am Vormittag nach. Ella hat einen guten Job gemacht, er hätte das nicht besser machen können, doch unbefriedigend war es trotzdem. Er hätte nicht erwartet, dass Coughlin einen Anwalt hinzuziehen würde, erwartet hat er ein reumütiges Geständnis. Na, dann eben beim nächsten Mal, denkt er, wir müssen einfach nur weiterbohren. Im Nachbohren ist er gut, aber momentan gibt es da nichts zu tun. Eigentlich hat er überhaupt nichts zu tun. Er ist kein Fernsehgucker und die Stuhlrunde hat er bereits zweimal absolviert. In dem kleinen Laden auf der anderen Straßenseite hat er sich zwei Fertiggerichte besorgt und in der Mikrowelle warm gemacht. 3 Minuten, 180 Sekunden, 1 bis einschließlich 18 addiert, Rest 9. Gelbert mag es nicht, wenn Zahlen übrig bleiben, aber manchmal muss man damit leben. Die Fertiggerichte sind nicht besonders lecker. Gelbert hat zwar ein Spesenkonto, aber es kommt ihm nie in den Sinn, sich etwas aufs Zimmer zu bestellen. Was sollte das bringen? Essen ist nichts als Kraftstoff für den Körper. Er war nie verheiratet, er hat keine Freunde. Er mag Davis, aber sie ist eine Kollegin und wird das immer bleiben. Er hat kein Haustier. Als Kind hatte er einmal einen Sittich, aber der ist gestorben. Auch irgendwelche Laster hat er nicht, wenn man von Masturbation absieht, der er sich einmal pro Woche hingibt. Das Problem mit Coughlin setzt ihm zu. Der Kerl ist wie eine Fliege, der es immer wieder gelingt, der zusammengerollten Zeitung auszuweichen. Gelbert beschließt, ins Bett zu gehen. Dann wird er zwar schon um 4 aufwachen, aber das macht nichts. Er mag die frühen Morgenstunden und vielleicht ist ihm die Sache mit Coughlin klarer, wenn er aufwacht. Während er sich langsam auszieht, zählt er jedes Mal, wenn er ein Kleidungsstück ablegt, bis 11. 2 Schuhe, 2 Socken, Hose, Unterhose, Hemd, Unterhemd, das macht 88. Keine gute Zahl, auf die fahren Neofaschisten ab. Er holt seinen Koffer unter dem Bett hervor, nimmt die Turnhose heraus, in der er schläft, und zieht sie an. Damit kommt er auf 99. Er setzt sich auf den Schreibtischstuhl, um noch eine 1 zu addieren, womit er 100 erreicht. Eine gute Zahl, eine, auf die man sich verlassen kann. Er geht ins Bad, doch da steht keine Waage. Er wird morgen um eine bitten. Er putzt sich die Zähne, wobei er die Auf- und Abbewegungen von 17 herunterzählt. Danach pinkelt er, wäscht sich die Hände und kniet sich vor das Bett. Er bittet Gott, ihm zu helfen, der armen Miss Yvonne Gerechtigkeit zu verschaffen. Dann liegt er im Dunkeln, die Hände auf der schmalen Brust verschränkt und wartet auf den Schlaf. »Wir haben nicht viel in der Hand«, hat Ella gesagt, »womit sie richtig liegt. Dass Coughlin es getan hat, wissen sie beide, aber der Pickup war clean, der Trailer war clean und Coughlin ist mit einem Anwalt aufgekreuzt. Der war zwar nicht besonders gut, aber Anwalt ist Anwalt. Vielleicht findet sich etwas auf Coughlins Handy, aber so bereitwillig, wie er es ihnen überlassen hat.« »Sofort hat er das allerdings nicht getan«, sagt Gelbert. »Irgendwie hat er sich Zeit zum Nachdenken genommen, um sicherzugehen, dass er das gefahrlos tun kann.« »Aber wozu der Anwalt? Ist es möglich, dass Coughlin erst dann gestehen will, wenn er seine 15 Minuten Ruhm als der Hellseher hatte, der geträumt hat, wo die Leiche vergraben ist, dass er tatsächlich mediengeil ist?« »Wenn er das ist, dann werde ich dafür sorgen, dass sein Wunsch erfüllt wird«, sagt Gelbert, und nicht viel später übermannt ihn der Schlaf. Für Danny ist die Woche vom Nationalfeiertag am 4. Juli die reinste Hölle. Am Montag taucht Pat Grady nicht zur Arbeit auf. Danny fragt Jesse, ob Pat krank sei. »Keine Ahnung«, sagt Jesse, »ich sehe ihn hier bei der Arbeit, aber sonst hängen wir nicht zusammen ab. Vielleicht hat er gedacht, weil morgen Feiertag ist, hätten wir heute schon frei.« Was Danny nicht sonderlich überrascht. Jesse Jackson ist ein junger Mann, aus dem etwas werden wird. Pat Grady hingegen ist einer, aus dem nichts werden wird. Außer vielleicht ein Stammgast in den Kneipen von Manitou, sobald er alt genug ist, Alkohol bestellen zu dürfen. Solche Kneipen gibt's eine ganze Menge. Früher hat Danny sie alle frequentiert. Gegen 10 kommt Pat doch noch anspaziert und fängt mit der Story an, er habe seinem Vater helfen müssen, woraufhin Danny ihm erklärt, er sei endgültig geschasst. Geschockt starrt Pat ihn an. »Das können Sie nicht machen.« »Doch, ich hab's sogar gerade eben gemacht«, sagt Danny. Pat betrachtet ihn mit einem ungläubigen Blick, das Blut schießt ihm in die Wangen, die Akne auf der Stirn leuchtet rot, dann marschiert er zum Eingang. Als er dort ankommt, wirbelt er herum und brüllt, »Leck mich am Arsch!« »Gleichfalls«, sagt Danny. Pat knallt die Tür zu. Als Danny sich umdreht, sieht er, wie Jesse vor dem Eingang zur Turnhalle den Mobeimer durch die Gegend rollt. Er bleibt kurz stehen und hebt den Daumen, was Danny grinsen lässt.